We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv? Ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Reducation. Heute sind im Studio ganz viele Leute und zwar der Marius, die Uschi, der Valentin, Justina und der Mo und der Yannick. Ja, wir haben mal wieder viele schöne Themen vorbereitet. Als erstes werden wir gleich mit Valentin und Uschi über die Uni und das Uni-Budget reden. Und wie es aussieht mit Kürzungen. Anschließend werden wir über das Krisenbündnis Marburg und die M31-Proteste reden. Und weitere Themen bewegen sich dann wieder im globalen Bereich. Da schauen wir wieder nach Kanada, da gibt es neue Entwicklungen. Und auch nach Asien und Afrika. Ja, dann würde ich sagen... Und zwischendurch gibt es natürlich auch Musik. Ja, die dürfen wir nicht vergessen. Und vielleicht gibt es auch noch was aus dem Buch. Genau, vielleicht kannst du gleich mal, Marius ist unser heutiger Wien-Korrespondent, leider nicht in Wien, aber hier bei uns, aber informiert. Ja, also informiert habe ich mich in den letzten 2 Stunden quasi über Twitter. In Wien ist nämlich gerade das Audimax besetzt worden und unter Umständen auch noch ein anderes Gebäude, das ist bei Twitter immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Auch die Zahl der Menschen, die dort drin sind, ist mir nur also zwischen 100 und 500. Grund ist vor allem, dass der Studiengang internationale Entwicklung abgeschafft werden soll und gerüchteweise, das kann ich leider auch im Moment nicht überprüfen, gibt es auch eine Vorlage, Studiengebühren dort einzuführen. Und ja, was jetzt das Aktuellste war, vor 5 Minuten ungefähr ist die Polizei im Hörsaal angekommen und hat die Journalisten und Studenten gebeten, den Raum zu verlassen. Aber ich werde das weiter im Auge behalten und dann zwischendurch vielleicht, wenn was Brisantes sich ergibt, werden wir das einfließen lassen, denke ich. Cool. Und das führt uns ja eigentlich auch schon zu dem nächsten Thema, nämlich Kürzungen an Hochschulen, ganz besonders Kürzungen an der Uni Marburg. Und zu diesem Zweck haben wir Uschi und Valentin eingeladen aus dem Referat für Hochschulpolitik des AStA Marburg. Und vielleicht erinnert ihr euch vor, ich glaube in der vorletzten Sendung haben wir ja schon mal darüber gesprochen, oder was vielleicht sogar in der letzten, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Vorletzten, genau. Da hat uns Valentin auch schon was erzählt zu dem Hochschulpakt und was es damit auf sich hat. Und die beiden haben wir dann heute jetzt nochmal eingeladen, denn es gab Entwicklungen in der Zwischenzeit. Und im Gegensatz zu damals haben wir auch heute mehr oder weniger Fakten, die wir euch präsentieren können, was nämlich an der Uni Marburg genau gekürzt werden soll und wie das eigentlich aussieht und was dahinter steckt. Vielleicht, um einfach das Ganze aufzufrischen, weil es mag ja sein, dass ihr vergessen habt, worum es damals genau ging oder neue Menschen zugeschaltet sind, die uns damals noch nicht zugehört haben, was uns natürlich freut. Vielleicht könnt ihr erstmal sagen, Uschi, was ist eigentlich, oder Valentin, was ist der Hochschulpakt, was hat es damit genau auf sich und woher kommen die ganzen Kürzungen? Ja, also grob gesagt kann man sagen, dass vor 2 Jahren der Hochschulpakt 2015 verabschiedet oder beschlossen wurde, aufoktroyiert wurde von der hessischen Landesregierung, der halt massive Kürzungen im hessischen Bildungswesen natürlich vor allem besonders an den Hochschulen vorsieht. Das sind Zahlen, die bewegen sich in einem Raum allein von 2009 auf 2010 waren es allein 34 Millionen Euro für die hessischen Hochschulen. Da sind ja auch vor 2 Jahren Tausende von hessischen Studierenden auf die Straße gegangen in Wiesbaden. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Ja, es waren so 15.000, glaube ich, damals. 15.000, ja. Vielleicht nochmal eine Rückfrage. Diese 34 Millionen, ist das jetzt eine Summe, die jährlich oder für den Zeitraum insgesamt, den du eben genannt hast, angefallen ist? Das ist eine jährliche Summe, genau. Die okay. Minimal sich ändert, je nach Steuereinnahmen, da dieser Hochschulpakt an die Steuereinnahmen des Landes Hessen mitgekoppelt ist. Okay, gut. Und was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Uni? Also da gibt es einmal diese Kürzungen, steigende Studiezahlen geistern ja auch überall rum. Was bedeutet das für die Unis? Erstmal im Allgemeinen, bevor wir dann auf die konkreten Beispiele in Marburg eingehen. Naja, allgemein, wenn die Uni weniger Geld bekommt, ist natürlich sowohl Forschung und Lehre stark am Leiden. An der Uni. In Marburg äußert sich das an vielen Fachbereichen, das werden wir später nochmal genauer mit genaueren Zahlen drauf eingehen. Mit den steigenden Studierendenzahlen hängt das natürlich so zusammen, dass wenn es Kürzungen gibt, gleichzeitig aber steigende Studierendenzahlen, und zwar massiv steigende Studierendenzahlen, das kann man grob über den Daumen gesagt, mit 1000 mehr Studierenden pro Jahr in Marburg allein ziffern, gleichzeitig aber Kürzungen an der Grundfinanzierung gibt, kann man sich ja vorstellen, was passiert. Dann werden die Vorlesungen und Seminare noch voller. Es fehlt Geld an allen Ecken und Enden. Fehlte vorher schon, fehlt jetzt noch immer mehr, und die Situation wird natürlich immer dramatischer, so dass viele Fächer kaum noch studierbar sind. Das führt uns ja dann sozusagen zu diesem Drittmitteleinwerbenbegriff. Ne? Mhm. Das wäre so der nächste Schritt, der jetzt Unis aufoktroyiert wird. Wo kriegen sie das Geld her? Naja, aus der Wirtschaft zum Beispiel. Mhm. Gibt es denn da an der Universität Marburg konkrete Beispiele, wie das aussieht? Also woher die Gelder dann kommen, die ja auf der anderen Seite durch die Kürzung fehlen? Wisst ihr da was? Das ist natürlich verschieden, je nachdem, welcher Fachbereich sicherlich, worum es da geht. Gerade in der Pharmazie sind es natürlich große Pharmaunternehmen, die ein großes Interesse dann haben, die Forschung oder auch Lehre zu finanzieren in ihre Richtung für das Produkt, was sie gerne hätten, was möglichst ökonomisch natürlich ist. In Fachbereichen wie Politik sind es natürlich Studien, die da in Auftrag gegeben werden, die natürlich auch in eine bestimmte Richtung dann von dem Auftraggeber gelenkt werden sollen, und wo dann halt nicht mehr von unabhängiger Wissenschaft die Rede sein kann, dadurch, dass die Gelder einfach an den Ausgang der Studien gebunden sind. Mhm. Was ich auch so spannend fand, also ich habe jetzt auch so ein bisschen im Vorfeld des Interviews im Internet so ein bisschen geguckt und bin dann auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst auf eine Formulierung gestoßen, die ich doch sehr eigentlich aussagekräftig und sehr eindeutig fand, nämlich, die würde ich jetzt kurz vorlesen, durch Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen wie dem 2002 abgeschlossenen Hochschulpakt, durch Anreizschaffung und Strukturreform verfolgt die Landesregierung das Ziel, die Qualität der Forschung und ihre Position im nationalen und internationalen Wettbewerb weiter zu verbessern. Das unterstreiche ich nochmal, national und internationaler Wettbewerb. Darum geht es. Und das Land Hessen insbesondere hat begonnen, in einer strategischen Partnerschaft die wissenschaftliche und wirtschaftliche Eigenverantwortung der Hochschulen systematisch zu erweitern. Also Eigenverantwortung der Hochschulen, Hochschule Marburg. Im Rahmen dieser Recherchen bin ich dann auch auf das LOEWE-Programm gestoßen. Könnt ihr was dazu sagen? Was ist es genau? Was hat es mit der Uni Marburg zu tun? Und gibt es noch weitere? Ja, also das LOEWE-Programm, das ist ja eine Abkürzung. Ich mag schon, wofür es steht. Es steht nämlich für die Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlicher und ökonomischer Exzellenz. Konkret heißt es, handelt es sich eigentlich eher um eine Eliteförderung, um eine Schwerpunktförderung, die nicht in die Breite geht, sondern auf spezielle Prestigeprojekte zugeschnitten ist und die auch nur einen wirklich verschwindend geringen Teil von Projekten an der Uni Marburg überhaupt zur Verfügung steht oder überhaupt diese nur fördert. Hierin sieht man eigentlich wieder, dass da eine klare Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum zur Förderung eines kleinen elitären Zirkels eigentlich stattfindet, also oder halt auch in Bezug gerade auf Wirtschaftsinteressen und nicht mehr eigentlich ja der Nutzen der Universitäten für die Gesellschaft im Vordergrund stand, sondern in erster Linie Universitäten für Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund rücken. Das sind dann auch so prestigeträchtige Projekte, die da einfach gefördert werden. Also kürzlich, das letzte, was da gefördert wurde, ist der deutsche Sprachatlas, der irgendwie regionale Sprachunterschiede erforscht. Dafür wird jetzt ein extra Gebäude hochgezogen werden, wahrscheinlich noch bevor unsere neue Universitätsbibliothek auch nur mal der Grundstein gelegt wird. Und Also später angefangen zu bauen, aber früher fertiggestellt als die UB. Naja, also fest steht das natürlich noch nicht, aber okay. Davon ist auszugehen, weil diese Projekte eben schneller vorangetrieben werden, weil da dafür das Geld da ist und bei allem anderen, was die Normalfinanzierung angeht, das ist ja die gleiche Tendenz, eben dann gespart wird. Und das sind eben prestigeträchtige Projekte, die auch ganze Fachbereiche oder Fächer umbauen. Also in der Biologie gibt es jetzt einen riesen Schwerpunkt auf ein Bereich synthetische Mikrobiologie, genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber also da werden also Schwerpunkte in einzelnen Fächern, es gibt es in einzelnen Fächer raus, die dann die Studienstruktur auf sehr lange Zeit verändern. Könnt ihr denn was dazu sagen? Also erstmal, okay, Löwe, klar, es ist zur Förderung der wissenschaftlichen, ökonomischen Exzellenz, wie ihr eben gesagt habt. Wie funktioniert das? Also wer sitzt da drin, wer entscheidet eigentlich, wem die Gelder zugeschustert werden? Das ist sicherlich auch ein ziemlich kritischer Punkt an der Verteilung der Gelder, da der Rat, der über die Ausschüttung der Gelder entscheidet letztendlich. Da sitzen unter anderem Vertreter der Wirtschaft drin, namentlich kann man hier zum Beispiel Hermann Josef Lamberti nennen, das ist der Vorstand der Deutschen Bank mitunter, oder auch Michael Kasner, der Leiter der Siemens-Region Rhein-Main, womit hier wieder ganz klar die Wirtschaftsinteressen und die Lenkung da festzustellen ist. Okay, gut. Gibt es noch andere Projekte, die eben auch den gleichen Zweck erfüllen, nämlich über Drittmittel eben die Universität auszufinanzieren, da wo gerade das Geld fehlt? Gibt es da irgendwas? Es gibt noch Heureka, das ist ein Sonderinvestitionsprogramm zur baulichen Erneuerung der hessischen Hochschulen. Dient wieder dem Ziel, die hessischen Hochschulen im nationalen und internationalen Wettbewerb zu stärken, mit dem Ziel der Exzellenz. Also das, was eben auf der Homepage des Hessischen Ministeriums stand für Wissenschaft und Kunst. Genau. Also erstmal klingt das ja eigentlich mal ganz gut. Okay, es wird in Bauten investiert, was gerade in Marburg natürlich zu begrüßen ist. Man denke an die Philfag. Aber es scheint halt wieder nur der Wettbewerbskonkurrenz eigentlich, also die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, scheint eigentlich Hauptintention zu sein, weil die Breite und Quantität der Lehre dadurch nicht in irgendeiner Weise gefördert wird. Aber das ist ja interessant. Es wird ja in Gebäude investiert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Das ist ja erstmal klingt irgendwie komisch. Oder? Ja, auf jeden Fall. Was können wir uns darunter vorstellen? Also werden da schöne Gebäude einfach hingestellt oder was? Na, mit Sicherheit werden keine neuen Hörsäle für Standardvorlesungen gebaut. Also unsere Vermutung ist, dass das sehr auf Prestigeobjekte hinausgeht. Vielleicht, also dass da auch Mittel für das Chemikum Marburg zum Beispiel verwendet wurden. Das ist unsere Vermutung dazu. Das Chemikum, was ist das nochmal? Ach, da sollen Schülerinnen und Schüler chemische Versuche machen können und so rangeführt werden an, sagen wir, verwertbare Studiengänge. Aha. Okay. Wir haben ja vorhin kurz die Kürzung angesprochen. Es heißt ja eigentlich, es sollen ja keine weiteren Kürzungen vorgenommen werden, ne? Aber offensichtlich finden ja doch ständig Kürzungen statt. Wie passt das zusammen? Wie könnt ihr das erklären? Das liegt einfach daran, dass diese Kürzungen, die eigentlich beschlossen wurden in diesem Hochschulpakt bis 2015, natürlich diese Kürzungen sind an sich beschlossen, aber in den einzelnen Fachbereichen natürlich noch nicht vollständig durchgesetzt, weil das hier massive Summen sind, die da von einem auf den anderen Tag können die natürlich nicht weggekürzt werden. Das heißt, in vielen Fachbereichen der Uni, wo bereits jetzt ein ziemlich desolater Zustand in der Lehre meistens vorherrscht, werden in den nächsten Jahren noch weitere Kürzungen einfach folgen. Okay. Und angesichts der steigenden Studierendenzahlen durch die doppelten Abiturjahrgänge ist das natürlich einfach ein unhaltbarer Zustand. Gut. Vielleicht bevor wir dann in dem weiteren Verlauf auf die konkreten Veränderungen an der Uni Marburg eingehen, was genau passiert und was uns bevorsteht, vielleicht machen wir noch ein kleines Lied. So, da sind wir wieder. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Interview. Und zwar wollten wir ja, wie vorgehabt, jetzt auf die konkrete Situation an der Uni Marburg eingehen. Und Uschi und Valentin wollen uns erstmal was erzählen zum Institut für Politikwissenschaft. Also was genau wird dort gekürzt? Was wisst ihr? Was ist euch zu Ohren gekommen? Also was jetzt zu diesem Semester konkret spürbar für alle Studierenden der Politikwissenschaft ist, ist, dass sämtliche Tutorien weggestrichen wurden für das Sommersemester. Das sind über 8 Tutorien gewesen. Und auch für die Wintersemester werden alle Tutorien weggestrichen, außer die Tutorien für die Einführungsvorlesung. Und für BRD. Das ist insofern kritisch, weil die Tutorien natürlich immer eine super Unterstützung für die Studierenden sind. Einfach nochmal eine Hilfestellung und auch einfach eine hierarchiefreiere Ebene als der normale universitäre Betrieb. Hierzu muss man natürlich auch noch sagen, dass der Fachbereich Politikwissenschaft sowieso eine 110-prozentige Auslastung aufweist, die durch NCs dann geregelt wird. Das heißt, da werden dann viele Studierende einfach durch den NC dann einfach abgehalten. Mhm. Und ja. Okay, was natürlich auch besonders wichtig ist, also ich glaube, das können wir alle bestätigen, dass man in den Tutorien ja den Stoff ja vertieft. Genau. Also darum geht es ja hauptsächlich. Oder überhaupt erstmal versteht. Ja. Ja, okay. Oder es auch eine Unterstützung zu den sonst angebotenen Seminaren ist, wenn man da nicht mitkommt, beziehungsweise eigentlich Kontakt zu den Lehrenden haben möchte, die dann oft überbeschäftigte Dozierende sind, die wenig Zeit haben bei vielen Studierenden und sowieso viel mit Korrektur beschäftigt sind. Dadurch fällt eine nahe Unterstützung, die einfach am Studienalltag nah dran ist, näher als irgendein Professor oder eine Professorin sein kann, einfach weg. Jetzt haben wir ja auch hier Profi-Studierende unter uns. Was ist denn eure persönliche Einschätzung? Wie beurteilt ihr das? Also gibt es irgendwelche Veranstaltungen, die gekürzt werden, wo es einfach fatal ist für die Lehrer? Also ich glaube, am schlimmsten ist es im Methodenmodul, weil das einfach eine ziemlich schwere Klausur ist. Und ja, da geht es halt auch teilweise um die Anwendung von Computerprogrammen. Und Menschen, die nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, haben da teilweise extreme Probleme, dort ja tatsächlich die Klausur zu bestehen. Und also was bezeichnend ist, dass in der Studienordnung festgelegt ist, dass man alle Klausuren zweimal wiederholen darf, bis auf die Methodenklausuren, die darf man dreimal wiederholen. Und wenn dann dort jetzt die Tutorien weggekürzt werden, dann wird es ganz viele Menschen geben, die eigentlich fähige Politikwissenschaftler werden könnten, nur die dann ja die es einfach nicht schaffen. Und das, weil eben kein Geld da ist für ein Tutorium. Okay, ich verstehe. Jetzt ist es ja auch so, ich habe mich ein bisschen erkundigt und im Jahr 2011 war das wohl so, dass das Institut Gelder von, also aus den QSL-Mitteln zugesagt bekommen hat in einer bestimmten Höhe, die dann aber leider nicht ausgezahlt werden konnte. Also die Höhe ist dann am Ende weniger ausgefallen, was dann eben auch dazu geführt hat, dass da entsprechende Veränderungen und Anpassungen vorgenommen werden mussten in der Lehre. Könnt ihr da genauer was zu sagen? Habt ihr da genauere Zahlen und was ist da passiert? Also und laut unserem Informationsstand hat das Institut im Jahr 2011 177.500 Euro an QSL-Mitteln zugesagt bekommen, hat aber real nur 103.000 Euro erhalten, was natürlich für dieses Institut massive Einschnitte an Geldern bedeutete und natürlich einen enormen Sparzwang diesem Institut aufzwang irgendwo. Wodurch dann gerade die Tutorien etc. halt weggekürzt werden müssen, aber auch viel mehr auf das Geld halt im Allgemeinen, wohin das verteilt werden soll, geschaut werden muss, sodass in dem Institut die Entscheidung halt auch dran stand, behalten wir die wissenschaftlichen Hilfskräfte, denen zum Teil schon Promotionen zugesagt wurden, oder streichen wir die Tutorien für die Lehre. Da wurde sich dann aus Sicht des, ja, des Fachbereichs für das Bessere von zwei Übeln entschieden. Ja, man muss dazu sagen, dass es im Moment so aussieht, dass noch weitere 20.000 Euro trotzdem eingespart werden müssen, wo wir uns wirklich fragen, wo sollen diese Gelder an dem Institut überhaupt noch eingespart werden. Okay. Was ich versäumt habe, noch zu erklären, was sind eigentlich QSL-Mittel? Wollt ihr das ergänzen? QSL steht für Qualitätssicherung der Lehre. Das sind die Gelder, die als Studiengebührenersatzmittel vom Land eingestellt wurden, allerdings nicht so, dass da irgendwie tatsächlich das sich an den realen Studierendenzahlen orientiert, sondern es gibt hessenweit einen gedeckelten Topf. Das heißt, da ist ein bestimmter Betrag drin, der wird unter den hessischen Hochschulen verteilt. Und da wir aber seit Jahren massiv stark steigende Studierendenzahlen an allen hessischen Hochschulen haben, sinkt natürlich der Anteil der Gelder, die da für einzelne Studis ausgegeben werden. Und dazu kommt noch, dass dadurch, dass die Universität zu wenig Geld allein für die Grundfinanzierung zur Verfügung gestellt bekommt, Gelder dieser QSL-Mittel, die explizit dafür da sind, die Lehre zu verbessern, in die Grundfinanzierung der Uni überführt werden. Die absurde Argumentation ist dabei, dass ein Erhalt der bestehenden Lehre ja schon eine Verbesserung wäre, da sie ja sonst weggekürzt würden. Was natürlich eine absolut abstruse Argumentation ist. Könnt ihr vielleicht ein Beispiel bringen, wo wirklich grundlegende Sachen über diese zu verbessernden Leistungen finanziert werden? Ich habe zum Beispiel gehört, dass die Praktikumsberatung oder irgendwie sowas darüber finanziert wird und da ist ja ein Pflichtpraktikum vorgeschrieben. Stimmt das oder? Laut unserem Informationsstand ist das so in der Politikwissenschaft. Das ist halt auch in dem Sinne ein spannender Punkt, weil die QSL-Mittel keine sicheren Mittel eigentlich in dem Sinne sind, da sie sich je nach Studierendenzahlen entwickeln und auch immer an Bedingungen geknüpft sind. In dem Sinne, naja, ein anderer Punkt außerhalb der Politikwissenschaft ist, was ich von der Kultur- und Sozialanthropologie gehört habe, dass da ein Großteil der Lehre tatsächlich aus QSL-Mitteln finanziert werden. Und das heißt, bei Umschichtungen, Kürzungen in der Hinsicht, die Existenz dieses kleinen Instituts, das nur sowieso nur eine Professur hat, insgesamt gefährdet ist. Mhm. Okay. Und wie können wir uns das vorstellen? Also ihr habt ja gesagt, das ist ein fixer Betrag, der dann vom Land Hessen eben verteilt wird. Mhm. Ist das immer ein konstanter Betrag jährlich oder gab es da Verschiebungen im Laufe der letzten Jahre? Wisst ihr da was dazu? Wie gesagt, das ist ein gedeckelter Betrag, der unabhängig davon ist, ob die Studierendenzahlen ansteigen. Ja, also an den Fachbereichen kann sich das natürlich dann so auswirken, da je nachdem, wie die Studienanfänger sind, also wenn einige Unis oder andere Fachbereiche mehr Studierende haben, erhalten die natürlich dementsprechend einen größeren Anteil an den QSL-Mitteln für den Fachbereich 03. Wir haben das Institut für Politikwissenschaft zugehört. Gab es von 2011 auf 2012 bei den QSL-Mitteln einen Einschnitt von 35%, also 35% weniger von den QSL-Geldern. Vielleicht nochmal im Vergleich zu 2010 ist das sogar eine Halbierung der QSL-Mittel. Mhm. Okay. Und also wenn wir uns das jetzt so vergegenwärtigen, was es bedeutet, wenn auf der einen Seite Gelder gekürzt werden, auf der anderen Seite ist die Universität angehalten, auch mit staatlicher Unterstützung Drittmittel anzuwerben. Was bedeutet das eigentlich für den Universitätsbetrieb? Also wie können wir uns das vorstellen? Was ist da mit Planungssicherheit? Also die ist dann natürlich nicht vorhanden, wenn ich das jetzt richtig einschätze, ne? Genau, das ist richtig und das bekommen natürlich vor allen Dingen in erster Linie Lehrende zu spüren, die einfach zunehmend entweder in prekären Beschäftigungssituationen feststecken oder auch einfach in befristeten Verträgen, da diese QSL-Mittel auch nur, also damit nur befristete Verträge finanziert werden dürfen natürlich, aufgrund der Schwankungen. Und das ist natürlich auch für die wissenschaftliche Praxis ist das natürlich ein absolutes No-Go, Lehrende und auch Forschende in solchen Verhältnissen stecken zu haben. Also gerade auch die zunehmenden Einflüsse von Wirtschaft und Staat sind natürlich für eine unabhängige Wissenschaft, also machen sie eigentlich in zunehmendem Maße unmöglich beinahe, also wirklich eine komplett unabhängige, freie Wissenschaft. Und natürlich selbst die sich vielleicht noch frei in ihrer Forschung bewegen können, wenn die einfach keine Mittel haben, nimmt natürlich auch die Qualität massiv ab. Genau. Um dann noch mehr Beispiele zu zeigen, also bevor wir dann vielleicht mit den weiteren Fachbereichen auch weitermachen, würde ich vorschlagen, um die ganze Information, die wir jetzt eben gehört haben, kurz setzen zu lassen, spielen wir noch ein weiteres Lied und machen dann anschließend weiter. Und so schnell ist das Lied auch schon vorbei und wir kommen auch zu dem dritten und wahrscheinlich letzten Teil dieses doch sehr informativen Interviews. Und um jetzt nicht einfach nur am Fachbereich 03 zu verharren, hat Uschi und Valentin uns auch Informationen aus anderen Fachbereichen hier mitgebracht, die sie uns jetzt auch vorstellen werden. Mhm. Wir haben unter anderem Informationen aus dem Fachbereich 06, den uns die Fachschaft netterweise zur Verfügung gestellt hat. Der Fachbereich 06, da sind einige Fächer des Fachbereiches, der in erster Linie Geschichte und Kulturwissenschaften umfasst, in den letzten Jahren weggekürzt worden. Hier sind zum Beispiel zu nennen die osteuropäische Geschichte, historische Hilfswissenschaften, die frühgeschichtliche Archäologie, die Japanologie und auch die Sinologie, was immerhin 5 Fächer sind, die in den letzten Jahren einfach aufgrund von Geldmangel aus Marburg leider verschwunden sind. Hinzu kommt, dass im Fachbereich 06 die Studierendenzahlen massiv angestiegen sind. Von 2007 auf 2011 haben sich die Zahlen zum Beispiel drastisch erhöht. der BA-Geschichte waren es im Wintersemester 2007, 2008 noch 60 Studierende, hat er sich innerhalb von 4 Jahren auf 285 Studierende erhöht. In Lehramtgeschichte sind die Zahlen sogar noch krasser. Da waren es 2007 240 Studierende, im 4 Jahre später schon 610 Studierende. Hierbei muss man halt sagen, dass es keine grundlegende Aufstockung der Lehre zu diesen Studierendenzahlen gab. Und auch die Zahlen für Masterstudiengänge natürlich dementsprechend ansteigen, die Nachfrage da steigt und weniger also, Plätze. Sprich wird natürlich nicht ganz, aber ungefähr eine dreifache Vergrößerung oder Erweiterung der Studierendenzahlen mit dem gleichen Personal oder mit derselben Personalgröße und denselben Kapazitäten wie zuvor versucht zu bewältigen. Genau, weil nur ein geringer Teil der QSL-Mittel oder auch der Mittel aus dem Hochschulpakt tatsächlich für die Verbesserung der Lehre aufgewendet werden in dem Fachbereich. Da können wir uns ja vorstellen, was für Seminargrößen das dann gibt. Genau, also das führt halt in Geschichte häufig dazu, dass die Seminare sind halt in der Regel zulassungsbeschränkt. Das heißt, es kommt nur eine gewisse Studierendenzahl rein. Das heißt, man bekommt Probleme, auch in der Regel Studienzeit fertig zu werden. Was ja an sich ja nicht so schlimm ist. Genau, allerdings, wenn man auf Bildungskredite oder auch einfach BAföG angewiesen ist, ist es natürlich ein massives Problem, finanzielles, auch Existenzproblem für Studierende. Und bei den Seminaren also oder auch Vorlesungen, die dann nicht zulassungsbeschränkt sind, ist natürlich dann eine massive Überfüllung einfach festzustellen. In teilweise wirklich unangenehme Atmosphäre, einfach aufgrund der Fülle und der Kontakt zu den Lehrenden verschwindet dann natürlich auch. Ja, und für das Lehrpersonal oder für die Dozierenden ist es natürlich auch ein krasser Mehraufwand, den sie ja damit betreiben müssen, ne? Genau. Also allein, wenn ich daran denke, wie viele Hausarbeiten dann mehr korrigiert werden müssen oder Ähnliches. Ja, gerade wenn man sich überlegt, dass in Geschichte natürlich große Hausarbeiten und für jedem Seminar Hausarbeiten verpflichtend als Prüfungsleistung bestehen, die natürlich im Rahmen von 15 bis 30 Seiten natürlich schwanken. Wenn es dann schon 10 Hausarbeiten pro Seminar mehr sind, ist das natürlich massiver Arbeitsaufwand. So, jetzt haben wir ja diesen Zuwachs, ne? Es wird ja immer von doppelten Abitursjahrgängen gesprochen und ist das jetzt so eine Zeiterscheinung? Oder haben wir das irgendwann hinter uns und es beruhigt sich alles wieder? Was wisst ihr darüber? Ja, das ist das, was jahrelang behauptet wurde. Und das ist das, wie jahrelang rechtfertigt wurde, dass eben nicht mehr Geld in die Hochschulen gesteckt wird, weil man ja nur so ein paar Jahre überbrücken muss oder untertunneln oder was die Worte dafür waren. Nur gibt's jetzt sogar offizielle Zahlen, die das als utopisch entlarven, was absolut begrüßenswert ist natürlich. Also die Studierendenzahlen nach den neuesten Zahlen der Kultusministerkonferenz, die nicht gerade dafür bekannt ist, besonders unvorsichtig zu schätzen, sagen wir mal so. Also die schätzen die Zahlen natürlich immer zu gering, dass sie weniger Geld reingeben müssen. Aber allein nach diesen Zahlen wird noch in den nächsten 30 Jahren an den Universitäten in Deutschland und auch in Hessen die Studierendenzahl auf dem Level wie jetzt in den letzten 5 Jahren bleiben. Sprich, die Rechtfertigung, kein Geld reinzugeben, weil nur ein paar Jahre überbrückt werden müssen, die zieht überhaupt nicht mehr. Und jetzt sind alle Länder, es ist auch das Land Hessen gefragt, massiv mehr Geld in die Grundfinanzierung der Universitäten zu geben. Und das ist nicht in Sicht. Stattdessen wird weiter gekürzt bei steigenden Studierendenzahlen. Was, wenn man weiterdenkt und klar, das Geld wird nicht mehr, dann was passiert dann? Drittmittel natürlich, also das ist dann der Ausweg wahrscheinlich, der dann den Hochschulen vorschwebt, nehme ich jetzt einfach mal an. Gut, explodierende Seminare. Ein anderer Weg, der auch in Hessen schon zu bemerken ist, ist natürlich hin auf diese privat finanzierten Universitäten, in alle Eliten-Universitäten, wo die Leute halt studieren können, die es sich leisten können. Das ist natürlich auch ein Trend im Bildungssystem, der auch... Genau, Zugangsbeschränkungen, um auf die öffentlichen Universitäten den Zugang zu beschränken, klar. Und die anderen verteilen sich dann auf die privaten. Genau, ein Beispiel wäre da, was auch bei den Kürzungen auch eine Rolle spielt, Philosophie zum Beispiel, das zu 380% ausgelastet ist. 380%, kann man sich vorstellen, wie die Seminare in der Philosophie aussehen. Die werden jetzt dazu gezwungen, quasi ein NC einzuführen, von der Unileitung quasi dirigiert ans Institut. In Philosophie wird es vermutlich zukünftig eine Zugangsbeschränkung geben. dementsprechend sind bald alle Fächer weg, in denen es keine Zugangsbeschränkung gibt an der Uni. Und die Leute werden genötigt auszuweichen. Also das, was wir eigentlich ja auch schon so oft wiederholen, die Selektivität an Hochschulen, da dürfen immer nur die besten Noten im Abitur haben, studieren und alle anderen haben gelitten. So sieht's aus. Wunderbare Aussichten. Chemie, da habt ihr auch noch was zu sagen. Ja, Chemie haben wir jetzt keine so detaillierten Informationen wie aus den anderen Fächern zusammengetragen. Aber eine ganz markante Größe dort ist, dass bei allen großen Professuren eine Doktorandinnenstelle eingespart wird und was uns Studis oder die Chemiestudis besonders betrifft, werden auch Praktikumsplätze gekürzt und in der Chemie natürlich ein elementarer Bestandteil des Studiums. Heißt, die werden dann einfach nicht mehr angeboten? Werden sie aus dem Curriculum gestrichen oder wie kann man sich das vorstellen? Nö, das wird einfach, also die müssen quasi ja angeboten werden. Man kann keine Chemie ohne Versuch, ohne Praktika machen. Aber es wird einfach die Zahl dessen, was man machen darf da. Also es wird verkürzt, wie viel man da experimentieren darf. Mhm. Und der Betreuungsschlüssel ändert sich natürlich bei den Versuchen, die dort durchgeführt werden. Okay. Jetzt haben wir wirklich unglaublich viel Informationen gehört zu Kürzungen, zu QSL-Mitteln, zu Einwerben von Drittmitteln und so weiter und so fort. Wir haben gehört, es gibt steigende Studierendenzahlen, es gibt aber immer noch den gleichen Personalschlüssel, was du eben auch gesagt hast, Uschi. Was heißt das denn für die Lehrkräfte? Also wie wird versucht, dieser Mehraufwand überhaupt mit diesen weniger Mitteln, die zur Verfügung stehen, zu bewältigen? Was gibt es da für Mechanismen, die gang und gäbe sind, nach und nach in Hochschulen? Also das ist ein Trend, der sich nicht nur an der Uni Marburg feststellen lässt, sondern auch einfach deutschlandweit sich einstellen lässt, dass einfach ein Trend hingeht, externe Lehraufträge zu vergeben, die halt in der Regel unter prekären Bedingungen stattfinden. Also wir haben Informationen aus dem Fachbereich unterhalten, dass ein externer Lehrauftrag für ein Seminar in der Regel 1.000 Euro pro Semester an Lohn. Okay, warte mal, 1.000 Euro pro Semester. Also wenn wir jetzt mal von dem ausgehen, was ja in diesem Workload oder Leistungspoints oder wie heißt das nochmal? ECTS-Punkt. Ja, danke, genau, wie das heißt. Also ein zweistündiges Seminar erfordert ja laut der Modulbeschreibung ja immer 2 Stunden Vor- und Nachbereitung. Für Studis. Ne? Jetzt müssen wir das mal hochrechnen. Mhm. Also wenn ich das jetzt auf 6 Semester umlege, dann komme ich auf jeden Fall auf über 100 Stunden. Mhm. Und das sind, was hast du gesagt, 1.000 Euro brutto pro Semester. Mhm. Genau. Das heißt ja, ich würde ja als eine Person mit einem Hochschulabschluss ja unter 10 Euro pro Stunde Lehre erhalten. Weit unter. Und das auch nur, wenn man mal den Studierenden Workload für diese Seminare berechnet, was natürlich fernab von dem Aufwand eines Lehrenden ist, der wirklich ein wissenschaftliches Seminar neu konzipieren muss, inklusive sich die neuen Forschungsdiskurse anzuschauen, Literatur vorzubereiten, Themen vorzubereiten, eine Auswahl zu treffen, dann nebenbei noch die Studierenden zu betreuen. Da steht der Workload sicherlich, also in keinem Verhältnis mehr auch zu dieser wirklich dann aufgewendeten Stundenzahl. Also zumindest nicht, wenn es noch ein halbwegs qualitativ gutes Seminar sein soll, würde er wirklich nur 6 Stunden pro Woche höchstens aufwenden. Dann wäre die Qualität von Seminaren vermutlich unter aller Kanone. Ja, und wenn ich mir zum Beispiel an diese Prüfungsleistung denke, also ne, normalerweise werden ja Hausarbeiten geschrieben. Ich kenne das auch von privaten, Einrichtungen, die Hochschullehre anbieten, also private Hochschulen sozusagen, die machen sich das ja ganz einfach, weil die führen ja bei den Massen, die sie ja immer abfertigen müssen, einfach Klausuren ein, Multiple Choice. Ja. So, und das stellt man sich da mal vor, in einem Politikseminar am Ende eine Multiple Choice Klausur zu. Was schon passiert jetzt heute in Marburg in der Politikwissenschaft. Wenn man sich natürlich vorstellen kann, was für fähige Geisteswissenschaftler aus Multiple-Choice-Klausuren herauskommen und auch in anderen Fachbereichen, auch wie der Medizin etc. Also sind Multiple-Choice-Klausuren wohl nicht das Mittel, um zu überprüfen, welche Kompetenzen Studierende erworben haben. Ja, aber das muss man sich ja vorstellen. Also ne, das, was jetzt eigentlich durch eine Hausarbeit also voraussetzt, dass du dich ja mit dem Thema auseinandersetzt, forschst sozusagen, wissenschaftlich arbeitest, das wird ja dann überhaupt nicht mehr möglich sein. Nein, das durch Klausuren, Multiple-Choice-Klausuren sicherlich nicht, weil da muss man ja ankreuzen, was die richtige Meinung ist. Ist ja fantastisch. Massenabfertigung. Genau. Massenabfertigen. Okay. Ja. Und das Schlimme ist, das ist halt auch so ein ja, deutschlandweiter Trend, der eigentlich mit diesen prekären Beschäftigungen oder auch befristeten Verträgen bei Lehrbeauftragten festzustellen ist. Da es mittlerweile Schätzungen gibt, dass 80% der Lehrenden an deutschen Hochschulen halt in befristeten oder prekären Beschäftigungsverhältnissen eigentlich feststecken. Mhm. Wobei der Bruttolohn bei vielen, auch die mehrere Seminare geben, zum Teil unter 1000 Euro pro Monat liegt. Mhm. Das ist verschwindend gering. Ja, klar. Mhm. Gut, dann machen wir jetzt noch vielleicht, bevor wir so eine Endeinschätzung vornehmen, einen kurzen Break und dann geht's weiter. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Ja? Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get red. Education. Herzlich willkommen zurück und weiter geht's. Genau. Und eigentlich sind wir auch schon am Ende mit dem inhaltlichen Teil. Jetzt stellt sich natürlich uns allen hier anwesend, aber auch hoffentlich euch da draußen die Frage, Gott, nachdem wir das alles gehört haben, jetzt was machen wir denn damit? Also ich meine, einfach nur zu Hause bleiben, rumsitzen und sich die Stirnfalten runzeln, ist vielleicht nicht ganz die Lösung. Was können wir tun? Also eigentlich ist es so ganz einfach. Wir müssen endlich wieder aktiv werden. Wir Studierende müssen zeigen, dass uns das nicht passt. Und damit kann man ganz low-level anfangen und einfach mal zur aktiven Fachschaft gehen und dort gemeinsam zusammentragen, ganz konkret, was passiert an unserem Fachbereich, dass wir was an der Hand haben, was wir an die Uni tragen können, das wird nicht viel bringen, was wir nach Wiesbaden tragen können, was wir nach Deutschland tragen können oder was wir in die Welt tragen können. Also um einfach zu zeigen, was hier passiert, geht einfach in die Fachschaften, helft mit, die Informationen zusammenzutragen und konkret an eurem Fachbereich was zu machen. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt hierbei nicht einfach zu resignieren und vor irgendeiner Sachzwanglogik, die sich da irgendwie immer durch Kürzungen aufzwängt, sondern wirklich einfach mal neu zu denken, einfach mal anders zu denken. Wie würde ich es gern haben? Vielleicht noch als Info, wir würden uns also vom Hochschulpolitischen Referat des Asta Marburgs würden wir uns halt super freuen, wenn ihr uns eure Infos, also eure Erfahrungen mit Kürzungen an Fachbereichen schickt. Was habt ihr da erlebt? Was ist euer Eindruck? Wie merkt ihr das in eurem Alltag? Dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns einfach auch auf dem Laufenden haltet, damit wir diese Infos weitertragen können, weiterverarbeiten können. Ihr könnt uns allerdings auch immer gerne, wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt, kontaktieren. Einfach an hupo@asta-marburg schreiben. Wir freuen uns oder würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Habt ihr auch eine Sprechstunde, wo man euch persönlich erreicht? Genau, oder einfach montags um 10 Uhr im Aster vorbeischauen. Da kann man uns dann alle treffen. Ja, des Weiteren gibt es natürlich auch andere Strukturen in Marburg. Es gibt das Free Education Movement Marburg. Das ist so eine studentische Initiative, die sich eben auch mit diesen Problemen beschäftigt, aber eben da noch ein bisschen einen Blick weiternimmt, nicht nur Marburg anschaut, sondern auch nicht nur Deutschland und auch nicht nur Europa, sondern die ganze Welt, weil was wir heute hier gehört haben, denke ich, das werden wir vielleicht auch später in der Sendung noch merken. Es ist halt kein deutsches Problem, es ist kein Marburger Problem. Es ist generell einfach eine weltweite Tendenz, die sich weltweit auch entfaltet. Und das Free Education Movement Marburg ist halt eine Gruppe, die versucht, einerseits Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, beziehungsweise den Bildungsbegriffen unserer Öffentlichkeit dem etwas entgegenzustellen und überhaupt einen Diskurs anzuregen und Leute anzuregen, dass sie darüber nachdenken, was Bildung ist. Und ich bin auch Mitglied in diesem sogenannten Freedom. Uns kann man erreichen einerseits im Internet über freedom.devu und andererseits kann man uns auch einfach treffen und zwar am nächsten Freitag, das ist der 27.04., ist um 18 Uhr im... Nicht nächsten Freitag, sondern ach so, ja, natürlich. Morgen in einer Woche. Genau, morgen nicht in einer Woche, nicht morgen, sondern morgen in einer Woche, am 27.04. um 18 Uhr im HSG, im Foyer des HSGs, und zwar in der Biegenstraße, nicht auf den Lahnbergen. Da werden wir ein Kennenlerntreffen haben und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt, aktiv zu werden. Und da werden wir euch aber auch sicherlich ein bisschen erzählen, was wir bei Freedom so gemacht haben bisher. Generell ist aber eine offene Gruppe, die für jeden Input offen ist. Ich meine, wir haben sogar gesagt, dass wir das Ganze morgen in 2 Wochen stattfinden lassen. Okay. Also quasi erst im Mai. Darauf haben wir uns geeinigt. Das haben wir vielleicht noch nicht kommuniziert, aber das Treffen findet definitiv, was ist das für ein Datum nach dem 27. Der 4. müsste das sein. Der 4. Mai? Genau. Also definitiv morgen in 2 Wochen. Das ist ein bisschen durcheinander. Also definitiv morgen in 2 Wochen, am 4. Mai, glaube ich, um 18 Uhr im HSG, wie Yannick und Marius schon gesagt haben.